WDR 5. Neugier genügt. Als ich ganz klein war, 3, 4, ich habe das Wort Violine einfach gelernt. Und egal, was für ich Instrument zu hören hatte, egal, war das ein Schlagzeug oder ein Klavier oder ein Saxophon, egal, habe ich immer trotzdem gesagt, Violine, Violine, Violine. Das ist wirklich wie ein Teil von mir. Und manchmal kann ich vielleicht mit Leuten durch das Violinspiel besser kommunizieren als verbal. Arthur Czermonow ist Violinist des Beethoven-Orchesters Bonn. Doch von seiner geliebten Geige, einer Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben, musste er sich vor kurzem trennen. Ein Geiger ohne Geige. Die Stiftung habe ich unterstützt seit 2007 bis zu diesem Jahr, weil es gibt eine Regel, dass mit dem Jahr, wo man 30 wird, und ich werde 30 in diesem Jahr, muss man ein Instrument abgeben. Die Deutsche Stiftung Musikleben unterstützt junge Talente mit hochwertigen und zum Teil sehr kostbaren Instrumenten, die sich Musiker zum Beginn ihrer Karriere normalerweise nicht leisten können. Einmal jährlich kann man sich hier bei einem Vorspiel auf eines der Instrumente bewerben. Eine Jury entscheidet dann über die Vergabe. Arthur Czermonow hatte Glück und natürlich ein gutes Händchen. Er bekam eine sehr hochwertige Violine, gebaut 1863 von Jean-Baptiste Villaume. Für ihn der Beginn einer wundervollen Beziehung, ein Herantasten an den Charakter und an die Eigenschaften eines Instruments, das schon viel Lebenserfahrung mitbringt. Aber auf jeden Fall musste ich natürlich zuerst herausfinden, was für Berührungen dieser Geige gefällt und was ihr nicht gefällt. Und da brauchte ich natürlich schon ein paar Monate, um zurechtzukommen. Und bitte wissen Sie, so eine Beziehung zu einem Instrument ist genau wie mit Menschen. Die Beziehung entwickelt sich jeden Tag. Es gibt Höhe und Tiefe und das ist absolut normal. Czermonow lernte und lebte mit seiner neuen französischen Lebensabschnittsbegleiterin, bis er ihre Stärken und Schwächen kannte, bis er schließlich wusste, wie er dem Instrument die Töne entlocken kann, die ihm vorschweben. Besonders wenn man hat so ein gutes Instrument, vielleicht bin ich nicht jetzt in meiner Topform, aber ich weiß, dass dieser gute Freund steht hinter mir und alles wird okay, alles wird gut. Gemeinsam mit seiner Viom baute er seine Karriere und seine Zukunft auf. Doch von Anfang an war es eine Beziehung auf Zeit. Seit Frühjahr 2015 ist Arthur Czermonow wieder solo und auf der Suche nach einer neuen. In der gleichen Zeit muss auch Musikerkollege Frank-Peter Zimmermann seine Stradivari Lady in Chiquin zurückgeben, eine Leihgabe der inzwischen aufgelösten West-LB. Auch er kennt das Problem einer Beziehung auf Zeit und das seit seiner Kindheit. In einem Interview von 1983 trauert er um eine geliehene Schülergeige, obwohl er da schon seit 2 Jahren eine 300 Jahre alte Meistervioline von Guarneri besitzt. Es war eine Achtelgeige und die habe ich leider nicht mehr, die war nämlich nur geliehen. Aber im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, dass sie nur geliehen war. Und ich hätte sie ganz gerne jetzt. Heute spielt Zimmermann wieder eine Guarneri. Und vermutlich hätte er jetzt gerne seine alte Lady in Chiquin zurück. Doch alle Versuche, die Stradivari zu einem marktgerechten Preis zu erwerben, sind gescheitert. Im Juni 2015 stellt das Land NRW die kostbare Stradivari unter Schutz. Neben anderen Instrumenten und Kunstwerken aus dem ehemaligen West-LB-Besitz. Die als kulturhistorisch eingestuften Gegenstände dürfen nicht mehr ins Ausland verkauft werden. Das hat einen Nebeneffekt. Der Marktwert sinkt deutlich. Denn im Ausland ist die Nachfrage offenbar am größten, weiß Geigenbauer Bernhard Zanders. Im Moment, was ich so mitbekommen habe, sind also russische Oligarchen ganz stark hinter solchen Investitionen her, die da ihr Geld reinstecken. Mit dem Rubel steht es ja auch nicht zum Besten. Also das ist Kapitalmarkt pur, was da im Moment abgeht. Nicht? Vielleicht landen sie in einem Tresor und dann sind die Instrumente auch vom Markt weg. Rubel, Investitionen, Kapitalmarkt und Tresore – eigentlich kein Fachvokabular aus der klassischen Musik. Und so wird es für Musiker immer schwieriger, ein historisches Instrument zu erwerben und zu spielen. Egal ob Guarneri del Gesù, Antonio Stradivari oder Nicola Armati, von Instrumenten, bei denen allein der Name schon Wohlklang ist, kann Arthur Chermonov im Moment nur träumen. Also sucht er eine Geige, die bezahlbar ist und trotzdem gut klingt. Ein aufwendiges Unterfangen, denn die passende Violine findet man nicht beim Geigenmann um die Ecke. Erstens muss man dafür Zeit haben, natürlich. Momentan habe ich nicht so viel Zeit dafür, aber muss man auf jeden Fall probieren, spielen, reisen zu verschiedenen Geigenbauern und einfach auf das Beste hoffen. Heute probiert Chermonov zwei Violinen aus. Eine aus dem 19. Jahrhundert und eine, die nur ein paar Jahre alt ist. Sie hat so ein bisschen irgendeine gewisse Wärme, aber kann sein, dass... Ich fühle, dass ich schon an die Grenzen stoße. Und die andere ist ungefähr 120 Jahre jung. Klingt ein bisschen wie ein Fass. Da fehlt diese, genau wie gesagt, Lebenserfahrung. Ja. Das ist schön, egal, absolut. Ja, das, aber das wäre ein bisschen wie ein Ferrari mit Motor von Kettensäge. Ja. Und welcher Violinist will schon mit einer Kettensäge auftreten? Für Höchstleistungen im Orchestergraben braucht ein Instrument schon was unter der Haube. Dann lieber Ferrari. Wieder so ein wohlklingender Name. Und Chermonov fühlt sich deutlich mehr zu den Oldtimer-Geigen hingezogen als zu den neuen mit ESP und ABS. Und er erklärt, was er mit Lebenserfahrung meint. Vielleicht ist noch ein psychologisch, aber manchmal scheint mir so zu sein, dass die neuen Geigen irgendwie, sie klingen so, als ob sie, sagen wir so, Manko an Lebenserfahrung haben. Aber wie klingt diese Lebenserfahrung? Wodurch unterscheidet sich eine neue Geige von einer alten? Dazu Jost Töne, Geigenhändler und Fachmann auf dem Gebiet. Naja, es liegt in der Natur der Sache, dass ein Geigenbauer, der vor 300 Jahren gelebt hat, schon auch alte, 20, 30 Jahre alte abgelagerte Hölzer benutzt hat, die heute 320 Jahre alt sind. Das werden Sie also, wenn Sie jetzt heute 20 Jahre altes Holz haben, natürlich nicht diesen gleichen Effekt haben. Das verarbeitete Holz scheint also eine wesentliche Rolle für den Klang einer Geige zu spielen. Und das Holz, das im 17. und 18. Jahrhundert, also zur Blütezeit des italienischen Geigenbaus, verwendet wurde, das wuchs in einer kleinen Eiszeit mit besonderen Auswirkungen auf die Struktur und die Festigkeit des Holzes. Geigenbaumeister Bernhard Zanders. Vor allem die Fichte, da rede ich jetzt von, also das Deckenholz, dass das eine fantastische Holzstruktur aufweist bei diesen alten Cremoneser Instrumenten, weil es in einem starken Mangelwuchs entstanden ist. Also es war sehr kalt, die Winter waren extrem, die Sommer waren kurz, das Mineralstoffangebot war sehr gering und deshalb wuchsen die Hölzer sehr, sehr langsam. Gutes Holz in den Händen eines guten Geigenbauers. Beste Voraussetzungen für eine gute Geige, aber keine Garantie. Also natürlich, Stradivari und Guarneri, sie waren natürlich geniale Geigenbauer, das ist keine Frage, absolut. Aber sie waren vor allem auch Menschen und natürlich, sie hatten auch manchmal nicht ganz gute Arbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass ich habe auch ein paar Stradivaris gespielt, die waren einfach schlecht, die waren kaum spielbar. Es ist eben nicht garantiert, dass ein Meister immer meisterhaft arbeitet und auch nicht, dass eine Meistergeige nach 300 Jahren immer noch gut klingt. Denn auch das beste Holz kann sich im Laufe der Zeit verziehen. Damit hatte auch der Vorbesitzer der Lady Inchiquin zu kämpfen. Die Geige war erst nach mehrjährigem Aufenthalt beim Geigenbauer wieder problemlos spielbar. Und solche Prozeduren musste nahezu jede alte Geige schon einmal über sich ergehen lassen. Sie müssen davon ausgehen, eine Stradivari oder Guarneri hat 100 Stunden gebraucht für die Herstellung. Aber wahrscheinlich im Laufe der, ungefähr 300 Jahre, noch tausende Arbeitsstunden erlebt hat von den besten Restauratoren der Welt. Ich kenne einen Kollegen, der repariert gerade an einem Goffrello-Cello, also ein venezianisches Instrument aus der Stradivari-Zeit ungefähr. Da sitzt der schon 3 Jahre jetzt dran. Je älter eine Geige ist, umso wichtiger wird offenbar auch die Rolle des Restaurators und Bewahrers alter Qualität. Aber wie wirken sich Holz, Baumeister und Restaurator nun wirklich auf den Klang aus? Gar nicht, könnte man ein wenig provokant und verkürzt sagen. Glaubt man zumindest dem Blindtest der Pariser Universität aus dem Jahr 2012. 10 renommierte Geigensolisten spielten mit verbundenen Augen auf 12 verschiedenen Geigen, darunter Stradivaris, Guarneris und andere Meistergeigen, aber auch Stücke, die nur wenige Wochen alt waren. Sie sollten entscheiden, welches der Instrumente am besten klingt. Das Ergebnis? 6 von 10 Musikern entschieden sich für eine neue Geige. Eine der Stradivaris landete sogar auf dem letzten Platz. Und nur 3 Teilnehmer konnten überhaupt eine alte italienische Geige von einer neuen unterscheiden. Also eher Zufall. Vielleicht muss ein Geiger also wissen, dass er eine Geige mit wohlklingendem Namen spielt, damit er sie wohlklingend spielen kann. Ungeachtet solcher Untersuchungen erklimmen die Preise für Stradivari und Co. weiterhin ungeahnte Höhen. Vor ein paar Jahren wechselte eine alte Guarneri für fast 16 Millionen US-Dollar den Besitzer. Verkehrswert und Gebrauchswert driften auf diesem hart umkämpften Markt immer mehr auseinander. Und wenn der Klang einer Geige nicht mehr ausreicht, dann werden Geschichten geschaffen, die den Preis in die Höhe treiben sollen. Es ist so, dass auch die Instrumente dann versucht werden, an sehr bekannte Musiker auszuleihen. weil man dann die Reputation des Instrumentes steigt dadurch. Man kann sagen, da hat der und der schon 3 Jahre drauf gespielt und die CD-Aufnahmen eingespielt und bums ist das Instrument wieder 20.000 Euro mehr oder 20% mehr wert. Mythen und Legenden, ob echt oder angedichtet, erhöhen offenbar den Reiz eines Instruments. Und eine bewegte Geschichte kann auch dem Preis auf die Sprünge helfen. Die Stradivari des englischen King George III. Aus dem Jahr 1710 gelangt in die Hände eines schottischen Offiziers, der 1815 mit ihr in die Schlacht von Waterloo zieht. Der Offizier stirbt, sein Pferd überlebt knapp und flieht mit der Geige in der Satteltasche. Heute ziert die Geige das Schweizer Stradivari-Quartett und sie klingt, als hätte sie die Schlacht noch in den Knochen stecken. Eine Geschichte, die fast schon langweilig klingt im Vergleich zu dem, was der sogenannten Titanic-Geige widerfahren sein soll. Denn die wurde angeblich auf dem Ozeanriesen gespielt, auch nach dem Zusammenstoß mit dem Eisberg, um die Passagiere zu beruhigen. Als der Untergang dann offensichtlich wurde, da habe sich der Kapellmeister das Instrument um den Körper geschnürt und sei in die eisigen Fluten gesprungen. Der Musiker stirbt, die Geige lebt und landet bei Sotheby's. Schätzpreis 300.000 Pfund, verkauft für über 1 Million. Überhaupt scheint es alten Streichinstrumenten ganz gut zu tun, wenn man sie von Zeit zu Zeit in Wasser einlegt. 1952 wird Sascha Jakobsen, Konzertmeister des Los Angeles Philharmonic Orchestra, von einer Welle samt Auto und seiner Stradivari Red Diamond ins Meer gerissen. Die Reste der Geige wurden am nächsten Tag an den Strand gespült. Ähnlich erging es dem Stradivari-Cello mit dem Namen Mara. 1963 versinkt es mit einer brennenden Fähre auf dem Rio de la Plata. Und auch Mara wird geborgen und heute wieder gespielt. Was wären die alten italienischen Geigen ohne ihren Mythos? Für Investoren sind Namen wie Stradivari, Guarneri oder Amati wie ein Preisschild. Für einen objektiv guten Klang scheinen sie dagegen fast verzichtbar zu sein. Aber das Alter und die Historie der alten Meistergeigen, ob nun echt oder angedichtet, scheinen auch die, die sie spielen, zu motivieren und zu inspirieren. Und wenn dabei auch noch wunderschöne Musik herauskommt, dann haben wohl auch 16 Millionen Dollar Fiedeln ihre Daseinsberechtigung. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.